Zusätzlich zu dem, was die Eltern sind und geben, haben sie auch etwas, was sie als Verdienst erworben oder als Verlust erlitten haben. Das gehört ihnen persönlich. Die Kinder nehmen daran nur mittelbar teil. Aber die Eltern dürfen und können dieses Persönliche ihren Kindern nicht geben. Und die Kinder dürfen und können es nicht von ihren Eltern nehmen. Denn hier ist jeder selbst seines Glücks und seines Unglücks Schmied. Wenn ein Kind sich das persönliche Gute und den persönlichen Anspruch der Eltern ohne eigene Leistung und ohne eigenes erlittenes Schicksal und Leid als eigenes anzieht, dann erhebt es den Anspruch ohne die Sache und ohne den Preis. Das dem Leben dienende Geben und Nehmen in der Familie wird in sein Gegenteil verkehrt, wenn ein späterer für einen früheren etwas Schlimmes übernimmt. Zum Beispiel, wenn ein Kind von seinen Eltern eine Schuld auf sich nimmt oder eine Krankheit oder ein Schicksal oder eine Verpflichtung oder erlittenes Unrecht. Denn der Frühere hat es nicht von einem Früheren als gute Gabe genommen, um es an Spätere weiterzugeben, sondern es gehört zu seinem persönlichen Schicksal und bleibt in seiner Verantwortung. Es gehört auch zu seiner Würde und es hat, wenn er es nimmt und wenn es ihm andere lassen, eine besondere Kraft und ein besonderes Gutes. Dieses Gute kann er einem späteren geben, doch ohne den Preis, den er dafür bezahlt hat. Wenn nun ein späterer für einen früheren, und sei es aus Liebe, ein Schlimmes übernimmt, dann mischt sich ein Nachgeordneter in das Persönlichste eines Vorgeordneten ein und nimmt ihm und dem Schlimmen seine Würde und Kraft. Dann bleibt von dem Guten des Schlimmen für beide ohne die Sache nur noch der Preis.